Und dann kam eine junge Frau, begleitet von ihrer Familie. Sie erkannte sie gleich. Sie stammte aus der Verwandtschaft ihrer Mutter. Die Frau trug ihren Sohn in Fell gewickelt. Die Geburt vor wenigen Monaten war schwer gewesen. Sie hatte beide retten können und den kleinen Jungen mit den mächtigen Schutzgeistern versehen. Alles ging gut. Das Kind wuchs heran. Doch plötzlich, es schrie. Nichts half. Die Augen glasig, kaum mehr ein Wimmern. Ein kurzer Blick auf den Jungen, und da war die Ahnung, es könnte zu spät sein. Sie betrachtete die Mutter, spürte deren Verzweiflung. Sie würde keine zweite Geburt überstehen. Der Blick so wirr. Hier drohte mehr als ein Tod. Sie unternahm alles. Sie richtete ihren Platz am Pfahl, fachte die Glut an, warf Kräuter in die Flammen, es prasselte. Das Feuer loderte auf, alle rochen es. Sie platzierte die Frau mit dem Kind ihr gegenüber. Leise murmelnd, dann singend, nahm sie ihren Platz ein, ganz angespannt, bittend. Sie nahm den Zahnvorhang von ihren Augen, betrachtete das Kind, die Mutter. Sie lehnte sich an den Pfahl, tat wie immer das, was ihr die Eltern verboten hatten. Sie legte den Kopf in den Nacken, leicht, nach rechts gewendet. Sie wartete und wartete. Sie flehte und drückte den Kopf noch mehr zur Seite. Sie erblickte den Abendstern. Es tat sich nichts. Der Stern funkelte. Sie wollte aufgeben, aber konnte die beiden nicht aufgeben. Dann endlich merkte sie, wie die Wirklichkeit verschwand. Das Reich der Schatten kam über sie, mit einer Macht wie nie zuvor. Ihre Augen weiteten sich. Da, sie sah den Rehbock, er floh. Ihre Augen bewegten sich nach unten, nach oben, langsam. Panik erfasste sie. Sie wollte sich nach vorne wenden, um die junge Mutter zu fixieren und selbst Halt zu finden. Da standen die Augen still. Nichts geschah. Alle starrten fassungslos. Sie sahen den unbeweglichen Blick. Langsam kippte sie zur Seite. Niemand rührte sich. Die Welt schien stillzustehen. Angst griff um sich, Panik, wildes Geschrei. Die Nachricht vom Tod der Schamanin verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Am gleichen Tag starb das Kind.